SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt von der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber wird hingehen. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Nach einer Woche Pause bin ich wieder live hier für dich im Studio und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mental X, ich bin seit über 17 Jahren hier zuständig für die elektronisch-urbane Clubmusik, die dich mit soll begleiten oder bringen ins Wochenende Fieber. So, vieles ist passiert. Seit vor 12 Jahren der Oliver Koletzki aus Deutschland einen eigenen Ski und auf eigene Kosten 500 White Labels pressen lassen hat. Und zwar von der Mückenschwarm. Genau eine von diesen Promos hat Sven Veth erreicht und gemacht hat wusch. Und schon hat er seinen ersten Club-Hit gehabt. Danach ist der Oliver Koletzki natürlich so zu den stilprägenden, wirklich sehr erfolgreichen DJs und Produzenten aufgestiegen. Natürlich auch dank seinem Label Stil vor Talent. Es gibt praktisch keine einzige Sendung in den letzten eineinhalb Jahren, wo ich nicht ein neues Release vorstelle. Und jetzt hat der Boss selber wieder mal Hand angelegt. Sein neues Album kommt nächsten Monat raus, heisst The Arc of Tension. Also viel bedeutet wie Spannungsbogen. Ich kann dir sagen, das Album haut dich weg. Wir haben ein bisschen Downbeat, wir haben ein bisschen Ambient und wir haben fantastisch viel Techno und Trance. Mit dem Oliver Koletzki und einem von seinen neuen Tracks führen wir jetzt auch gerade an. Und zwar ist das A Star Called Akasha. Schön, reise ich mit. Viel Spaß. Kinder, ich erlebe schon immer sehr eigenartige Sachen, wenn ich im Zoo hocke. Vor allem auf dem Weg nach Basel, nach Zürich, wenn ich hier ins Studio komme. Heute schaut mir eine Dame die ganze Zeit aufs Handy. Ich bin irgendwie ein sehr kunterbuntes Spiel am Machen gesehen und dann fragt sie mich tatsächlich, Entschuldigung, sind Sie nicht intellektuell unterfordert? Auf was antwortest du jetzt? Was gibst du jetzt für eine Antwort? Habe ich gefunden, nein, los, ich bin DJ, also vom Intellekt her ist es da sowieso nicht allzu weit geholt. Naja, was soll's? Kleine Anekdote aus meinem eigenartigen Leben als DJ. Hey, ich hoffe, du hast es gut. Freust dich auf das Wochenende. Es passieren ein paar wirklich grossartige Sachen, partytechnisch, vor allem am Morgen so oben. Für mich ein absolutes Highlight ist morgens oben zum Beispiel der Hive Club. Da ist der wunderbare Schwede, der Joel Moll. Jetzt hören wir den zweiten Track von Oliver Koletzki und seinem kommenden Album, der nächsten Monat rauskommt. Das Album heisst The Arc of Tension, also Spannungsbogen. Da haben wir was in Richtung Techno-Progressive. Und naja, Oliver Koletzki ist nicht immer ganz so definierbar. Heisst wird der Track diesmal Katuranga. ist der Man of the Moment, sprich einer von den gehyptesten Produzenten und DJs zurzeit. Und das darf man ruhig sagen, bei ihm ist auch durchaus berechtigt. Vor allem als Remixer tut Patrice Bäumler zurzeit wirklich alles reissen. Seit Wochen spiele ich ja den Track, den Bäumel-Remix von der letzten Ken-Scheibe. Und auch diesmal hat er wieder einen Remix gemacht, und zwar von jemand anders als Damien Lazarus, Label-Chef von Crosstown Rebels. Das ist seine neue Scheibe, Found You. Das ist der Patrice Bäumel-Remix. Aber das ist noch nicht gesehen. In genau zwei Wochen setzt der Patrice Bäumler eins drauf. Und zwar das Kölner Überleben, nämlich Compact, released die neue DJ Sascha-Platte. Sehr ungewöhnlich, der Sascha, der grosse englische Trance-Gott auf dem deutschen Compact-Label. Und kannst du dir vorstellen, auch da gibt es natürlich wieder einen Patrice Bäumler Remix. Du hörst SRF Virus, ich bin der Mentlix. Schönes Wochenende. We'll be right back. Massive. Manuel Music. Manuel, das holländische Label, übrigens unter Paul Hesendonck. Als regelmäßiger Zuhörer ist der Name natürlich längstens ein Begriff. Falls nicht, kein Problem. Hintergrundinfos zu der heutigen Show findest du auch online, und zwar auf srf.ch/mentalx. Das ist Ming auf Manuel, kommt in ein paar Wochen raus, heisst sie Polara. Und gerade als nächstes die neue Prosperec. Der hat ja mit Storytelling letztes Jahr einen riesen Clubhit gelandet, und ich habe es sogar als eine der besten Tracks vom Jahr empfunden. Jetzt steht seine neue am Start, und die hörst du gerade als nächstes. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Sound, oder? Und ja, das Timing stimmt. Naja, plus minus, oder? Das ist ein Prospect aus Holland mit einem Breaking Point. Thank you. echt mit Nachdruck rechthaberisch sein. Aber ich habe es ja gesagt. Der Typ wird riesig gross. Und zwar der Chris Adolf aus dem britischen Newcastle. Vor 1,5 Jahren hat er zum ersten Mal eine Scheibe vor ihm vorgestellt. Und die Qualität, das Mastering, der Pressure und vor allem die Soundvielfalt, die der Typ drauf hat, hätte mir so gross werden. Und jetzt macht so wusch. Last Night on Earth, das Label vom legendären DJ Sascha, geht auf ihn zu, macht mit ihm gerade eine ganze EP und benennt das Kind auch noch gehabt beim Namen. Wir nennen sie irgendwie Melodic Deep House oder Trance Techno. Nein, es ist, was es ist. Es ist Progressive House und das ist halt gut so. We'll be right back. Mitternacht. Das ist jetzt ein Virus. Ich bin der Mentlix. Das ist ein Mentlix Electronic, dieses wöchentliche Dance Club Underground Elektronika Magazin. Oder einfach ganz kurz, ja, der Wochenendsend auf ein Virus. Hey, ich hoffe, du kannst jetzt schon ins Wochenende starten. Ich meine, gut, vielleicht musst du je nachdem am Samstag arbeiten. Hoffen wir jetzt einfach mal nicht. Und sonst versüßt du ein bisschen den Freitag oben mit den brandneuen Sounds. Und da haben wir was, ein super brandneues. Genau, heute ist es rausgekommen. Und zwar auf dem Geige in seinem Lost and Found Label. Dort kommen wirklich nur die ganz, ganz genialen Tracks raus. Darum der Essential Tune Jingle Track, der mich besonders beeindruckt hat. Und das da ist Reality Check, brandneu von Sahar Asset und Navar. Super sexy und super trancy. Massive. The Arc of Attention. Auf Deutsch Spannungsbogen. So heisst das kommende Album vom deutschen Superstar-DJ und natürlich auch Produzent und Labelinhaber von Stil für Talent. Ich rede auch vom Oliver Kolecki. Das Album kommt Mitte nächsten Monat raus und Spannungsbogen. Naja, treffender hat der Oliver Kolecki sein sechstes Studioalbum nicht können nennen. Es ist eine einzige Reise über 13 Tracks. Es hat ein bisschen Ambient drunter, es hat Downbeat drunter. Fantastisch groovige Techno und stellenweise sogar ein bisschen basic, sprich transige Sounds. Zwei Tracks vom Album hat er heute aber schon vorgestellt. Es gibt natürlich noch mehr, noch viel, viel mehr. Hast du die ersten Tracks verpasst? Den Podcast kannst du ab den 11 jetzt aber gratis downloaden und zwar auf srf.ch/mentlix. Und den Podcast bekommst du natürlich auch noch, wenn du zum gratis downloaden auf iTunes einfach Mentlix eingeben und schon hast du mich von unterwegs in der Hosentasche oder was du auch immer mit mir anstellst. Trance Music zu wenden, hat Oliver Kolecki auf seinem Label ein Stil von Talent eine ganze Trance Compilation rausgebracht. Und jetzt, ja, Nächsten Monat kommt sein neues Album aus, The Arc of Tension, Spannungsbogen, zu Deutsch. Und das ist auch einer von diesen super Tracks auf dem Album. Du hörst SRF Heavy Heroes und den Track hörst exklusiv bei mir. Zum ersten Mal hoffe ich doch, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass der bis jetzt irgendjemand anders gespielt hat. Ich habe erst vorgestern bekommen. Oliver Kolecki ist das mit einem Planetarium. Hintergrundinfos findest du auf srf.ch/menschlex. Dimensions, das neue Album von Oliver Kolecki. Nächsten Monat im Handel, natürlich offiziell sein Label Stil von Talent. Heute oben hat er schon 5 Tracks davon vorgestellt. Hintergrundinfos dazu kriegst du auf srf.ch/mentalx. Das ist der Oliver Kolecki mit They Can't Hold Me Back. We'll be right back. Underground von New York, genauer gesagt aus Brooklyn kommt das, und zwar von Brian Sitt. Ja, was für ein Groove, was für eine Bassline. Ist die Woche auf Microcastle rausgekommen, sehr renommiertes Label, das irgendwie schafft, immer die teuersten Acts an den Start zu holen. Gut, Brian Sitt ist jetzt gerade so monströs teuer, wie zum Beispiel Spooky, Sascha und die ganzen anderen Leute. Aber, naja, kostet es ja wahrscheinlich auch richtig viel Geld. Das ist Pluto von Brian Sitt. Thank you. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. Und jetzt wieder mal etwas aus der Rubrik. Wer ist das? Was macht der? Was will er? Und vor allem, wo hat er gesteckt die letzten paar Jahre? Ich habe hier einen Act gefunden namens Juan Astudillo. Naja, klingt nicht wirklich spektakulär, aber der Track, der wir jetzt gerade laufen, namens Schaman, der hat anscheinend so gut im Herrn und Katanea auch gefallen, dass er gefunden hat, mit diesem jungen Mann mache ich da gerade eine ganze EP. Und zwar auf Satbeat Music. Und auf Satbeat Music ein Track release ist, respektive schon gerade eine ganze EP, dann geht es relativ ring in der Karriere. Hintergrundinfos, Playlisten, dann Podcast zum gratis downloaden und weiterführende Links zu diesen Artisten, die ich dir hier wöchentlich vorstelle, findest du auf srf.ch/mentlix. Der heutige Podcast bekommst du ab der 11 dann gratis zum Downloaden auf iTunes und dann hast du alles, was du brauchst, ein freilanges, erfülltes und hoffentlich wildes Partywochenende. Gesehen, wo ich mich selber gefragt habe, Kinder, von wo kommen denn all die Sounds? Und vor allem, wer sind die Künstler? Ich habe noch nie etwas vom Act namens Knock Sound gehört und dann produziert er so ein Monsterbrett, ein absoluter Primetime-Tune. Heißt er Karakum und wo er rausgekommen ist, naja, kein Plan, aber ich setze ihn gleich auf die Playlist und die findest du unter srf.ch/mentlix. Das ist eigentlich schon eine Idee, wo du am Wochenende den Ausgang gehst. Also ich würde höchst dringend den Hive Club in Zürich morgens oben empfehlen. Der Joel Moll aus Schweden ist da, ist so einer von diesen Techno-Shooting-Stars. Naja, Shooting-Star trifft es nicht wirklich, aber er macht das schon ewig lang, aber der Durchbruch ist erst etwa so vor 3-4 Jahren gekommen. Er ist dermaßen begabt, dass er vor 2 Jahren mit dem Sascha im Studio gesehen und zusammen haben sie dann den legendären Track Pale Rike produziert. Der Joel Moll morgens oben im Hive Club in Zürich. Was sonst noch passiert, so fahrst du eine gute Viertelstunde in meiner Club-Selections, in meiner Party-Team. Von der Woche. We'll be right back. Underground Sound of Madrid. Und die zwei Jungs, die machen das schon ewig lang. Ja, ich glaube, sicher so lange, wie ich die Sendung mache, weil in meiner allerersten Show habe ich sogar eine Defamation-Platte gespielt. Eben, sind zwei Spanier aus Madrid. Sie haben ein eigenes Label namens Beat a Freak. Und das ist ihre brandneue Comedy-Scheibe Distance. We'll be right back. This is Massive. Zeit auf dem Schiff ist. Ich finde es eine ziemlich geile Location und die Anlage, ja, ein Hartstern halt, es bebt richtig. Vor allem, wenn der DJ kommt, der morgens oben in Basel zu Gast ist, nämlich der Butch, ist wieder einmal da extrem spacig und total energetischer Sound, da kommst du morgens oben im Nordstern. Magst du in Luzern in Ausgang gehen, ist natürlich das Rock die erste Adresse. Morgens oben mit Nico Ne und Sascha Bremer, das heisst, naja, voll Dampf. Also gerade vor allem Sascha Bremer, der gibt ja wirklich extreme Drive. In Bern hast du den Club Bonsoir und dort bekommst du eher so hausige Sounds mit dem Matthias Tanzmann, während in Zürich eben haben wir den Hive Club mit dem Joel Mull, während der Härterei in Zürich auf morgens oben eher Techno Sounds. Und zwar von Voracles. Richtig geil. Unterstützung kommt der Voracles aus Frankreich, von Belgien, nämlich im Stereo Club. Sind da Wörter wie zum Beispiel Cyberpunk, Kinky und Mask, keine Fremdwörter. Naja, dann kannst du morgens oben in einem Komplex-Club anliest. Heisst das, das sagen wir mal, Fetisch-Festival ist natürlich strikt der Dresscode. Musikalisch haben sie aber einiges aufgeboten. Und zwar kriegst du Sound unter anderem von Marcosis, von der La Luna, von Jesse J, von zwei Holländern. Und auch ich bin mit vor der Party. Hintergrundinfos zu der heutigen Show und der Podcast zum Gratis-Download findest du auf srf.ch/mentalx. We'll be right back. Woche etwas mitgebracht, wo ich muss erst mal die Wörter finden. Es ist dermassen verstörend und gleichzeitig so unfassbar geil. Ich habe lange überlegt, wie würde ich das in Sendung einbauen, weil es ist wirklich, wirklich krank. Aber eben krank und richtig, richtig gut. Fangen wir mal von vorne an. Das Kölner Label Kompakt. Wir kennen es natürlich allerbestens. Geführt wird es zum Beispiel von Wolfgang Voigt und Michael Mayo. Und sie präsentieren einem einmal im Monat wirklich fantastische Newcomer. Clarian hat dort unter anderem seine ersten Releases gehabt oder ganz aktuell auch der Franzose Damien. Jetzt, die kommenden zwei Releases, will es aber kompakt wissen und holt Ikonen von der elektronischen Tanzmusik führen. Das nächste Release wird von Sascha Werther und Patrick Bäumel. Und das da, was hier läuft, ist niemand geringeres als der legendäre französische Superstar-DJ, nämlich der Laurent Garnier. Er hat für Kompakt eine EP angefertigt und harte Kost, aber eben, du wirst es gerade hören. Richtig, richtig geil. Das ist Essential. Nein, es ist ein What the Fuck Tune. Es ist Laurent Garnier auf Kompakt mit From the Crypt to the Astral Floor. Peace. habe ich die heutige Episode Mental X Electronic auf SRF Virus genannt. Im Fokus das kommende brandneue exklusive Album von Oliver Koletzki, eben mit dem Titel Dark Tensions, Spannungsbogen. Du hast Sport eingeschaltet und hast vielleicht den einen oder anderen Track von Koletzki verpasst. Kein Problem. In einer guten Stunde kannst du die jetzige, die heutige Sendung gratis downloaden, und zwar auf srf.ch/mentalx. Ab Montag findest du dann spätestens Playlisten von der heutigen Show. Und natürlich kannst du den ganzen dreistündigen Trip auch gratis downloaden auf iTunes. Naja, wenn du Äpfelanhänger bist. So, wir hören uns am nächsten Freitag ab der 7. bin ich wieder für dich hier live im Studio Momeland, shaken, am Moderieren und natürlich live am Mixen. Und jetzt sage ich, genieße dein Wochenende, zieh dich schön warm an. Es ist wirklich kühler. Du kannst schon meine Köpfe rausgehaben und von der Sonne. Yeah. Naja, ein bisschen freezy. Wenigstens scheint die Sonne zwischendurch. Und jetzt sage ich, bis nächsten Freitag, komm gut durch Nacht. Bis dann. Ciao, ciao.